Hola, ¿qué tal? Wie geht es euch? Schön, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zur neuen Ausgabe von Mixtape, Folge 58 mit mir, mit Mercedes Herrada. 2 Stunden voller Punk, Rock und Metal. Wie immer alle 4 Wochen, samstags von 20 bis 22 Uhr hier bei OS Radio 104,8 und im Stream unter www.osradio.de. Es gibt jede Menge neue Bands, starke Veröffentlichungen, neue Veröffentlichungen, Klassiker und Empfehlungen aus Spanien, aus Deutschland und aus der ganzen Welt. Also bleibt dran, es wird laut, abwechslungsreich, so wie immer. Und falls du die Sendung verpasst, schon von der letzten, und oder nochmal hören willst, dann ja, auf jeden Fall nach der Ausstrahlung findest du alles zum Nachhören auf der Webseite mixtaperadio.online. Wenn du Mixtape regelmäßig hörst, kommt dir der Name Chuck Spadina vielleicht bekannt vor. Wir haben die Band schon ein paar Mal hier in der Sendung gespielt und jetzt haben sie unsere neue Single direkt ins Mixtape-Postfach geschickt. Sie kommen aus Alberta, Kanada und ich freue mich sehr, ihren neuen Song Santa Maria vorstellen zu können. Die Band sagt selbst, dass der Song eine Reise durch die Tiefen von Sucht, Heilung und Durchhaltevermögen erzählt. I was broken 29 years old. I was strung out just like a kite. Let's give them something that they can't take back. Let's give them something that they can't take back. Well, I've been cheating through a game called life. And I've been giving it some back and forth. Had you ever really rolled the dice to try to find what you've been looking for? Sinking faster than the Santa Maria. And I could barely tread the waves. Singing along with Anaconda and Vita. Well, I hadn't slept for days. There's always something that you're gonna regret. There's always something. Sun. Bad Valentines aus Helsinki mit Last Days in the Sun. Sie haben uns diesen Song aus ihrer selbst veröffentlichten EP Memory Tattoos geschickt, die am 25. April erschienen ist. Produziert wurde das Ganze von Petri Majuri, der unter anderem mit Michael Monroe, Henry Rocks und Franz Ferdinand gearbeitet hat, sowie von Sammy Altonen, bekannt durch seine Arbeit mit der Andy McCoy Band und Private Line. Weiter geht's mit Rancid. Gonna make it all right, got my enemies caught nailed in my sight. I take a beer situation, gonna make it right. In the shadow of the darkness, I stand in the light. See, it's our style to keep it true. I had a bad year, I've gone through. I've been knocked out, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. It takes disaster to learn a lesson. You're gonna make it through the darkest night. Some people betray more than it class treason. Wanna make everything alright. Even if I'm looking like really crazy, I'm way down, she betrayed me. Now my vision is no longer hazy. I'm very lucky to have my crew. They stood by me when she flew. I've been knocked down, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, vom sechsten Studioalbum Undestructible der Band Rancid, veröffentlicht im Jahr 2003. Und jetzt zurück zur aktuellen Musik mit zwei Bands, die wir über Inves Records entdeckt haben. Zuerst Hex Bloom, dieses finnische Trio macht modernen Metal und hat gerade seine erste Single Haze veröffentlicht. Und danach auch aus Finnland Indemon, eine Thrash-Metal-Band. Von ihnen hören wir die Debütsingle, die auch der Titel ihr erstes Album ist, Reclaiming Chaos. Kings. Vamos a Madrid mit Hamlet. Sumido, después de tanto tiempo, sumido en una oscura lucha día a día por lograr lo que nos hemos merecido. Y no, no me corto, no creo que sea un puto engreído. Lo que hace falta es cojones para decirlo. Tengo derecho a ser oído y no estar siempre pendiente si me he cedido. Con nosotros estamos vendidos a merced de cualquier desaprensivo, con una pluma en una mano y en la otra un cuchillo que te corte, te raje, te diga que no vales. Decida mi carrera sin haberme conocido, tratado y al menos escuchado y por supuesto visto. Misiva, activa y pasiva, como quieras cogerla, seguro que te acuerdas. Fuimos un buen anfitrión y tú nos recibiste como todo un cabrón, puteando, ignorando y con el mazo dando. ¿Dónde más duele, cabrón? En eso que pregonas y que dice algo así como todos hermanos cogidos de la mano. No me creo el sermón, me importa una mierda toda tu posición. Y hasta aquí hemos llegado, quiero que quede muy claro. Cansados de aguantar, frustrados, pero armados de ilusión. Puedes estar seguro, también conservo mi orgullo existir. Que de mí fue la única manera de sobrevivir. Para hablar, sin molestar, sin tapujos al nombre, a cada cosa como se la debe de llamar. Esta canción no es ningún tópico, vale, se escribió siempre sin vivir de nadie. Según subimos un nuevo escalón, por culo en esta profesión. Y así estamos, y pasarán mil años. Quizás puede que alguno más, peleando y dándote que hablar, porque en el fondo sé dónde has querido estar. Habe ich euch schon mal erzählt, wie gern ich diese Band und diesen Song höre? Nee, ich hatte ich noch nicht. Nee, Hamlet, gegründet 1987 in Madrid. Gerade haben wir den Song Tu Medicina von ihrem Album Insomnio aus dem Jahr 1998 gehört. Wir bleiben in Madrid und hören jetzt Stoner Rock von der Band Green Goat. Bei Mixtape lernen wir nach und nach alle ihre Singles kennen. Und jetzt mit ihrem neuen Album Aloft sind sie wieder mit dem Song Ariel am Start.

Das war ein Mano de Piedra, eine Band aus Vigo, Galicien, die am 25. April ihr drittes Werk Tales from the Burnt House veröffentlicht hat. Wir haben sie mit Against the Ruins gehört. Ein weiterer Klassiker heute hier in Mixtape, Rain Me Down natürlich von Judas Priest. We'll be right back. now. I get lost in a twilight zone and I couldn't get out. So do I wait forever? Veröffentlichen ihr neues Album genau am 6. Juni. Wir haben sie mit einer weiteren Vorab-Single dieser britischen Hard-Rock-Band gehört mit dem Titel Stand. Wir hören jetzt Breathworth mit ihrer neuen Single Tired Lady. Der Song ist ein Homage an Legenden wie Deep Purple und Axel Rudi Pell, mit denen Jürgen Breathworth, der Gründer der Band, das Glück hatte, auf Tour zu gehen. Sie gehen hier zu ihren Wurzeln zurück, zum klassischen Heavy Metal der 80er, der sie geprägt hat, als die New Wave of British Heavy Metal mit Saxon, Iron Maiden und Judas Priest durchstartete. We'll be right back. Oh, Marco viene, es de ver cómo vira y se previene. A todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer, en las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí. Son mi música mejor, aquilones el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al sol violento y del viento al redramar. Yo me duermo sosegado, Tierra Santa, Heavy Metal aus La Rioja, Spanien. Im September 2022 feierte die Band ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem besonderen Konzert in der Sala La Riviera in Madrid. Mit dabei waren Gäste wie Alberto Rionda von Avalanche, Armando de Castro von Barón Rojo, Igor Díez von Sutagar, John Zagalaz von Alandal, Jorge Berceo von Zenobia und Oscar Sancho von Lujuria. Ein einmaliger Abend. Als Erinnerung daran erschien im vergangenen Dezember das Live-Doppelalbum mit DVD unter dem Titel Todos Somos Uno. Y wir haben die gehört mit La Canción del Pirata. Wir hören jetzt den letzten Song dieser ersten Stunde, dem ersten Teil von Mixtape, das heute bis 22 Uhr läuft. Um 21 Uhr gibt es die Nachrichten aus der OS Radio Redaktion und danach geht es direkt weiter. Hier sind Avalanche, die gerade auf Tour sind und ihr 30-jähriges Bandjubiläum feiern mit dem Song Torquemada. Bis gleich.